Radio Kiepenkerl am Wochenende. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Die größten Hits mit Best of Electronics. Viel Spaß wünscht Euronics XXL in Lüdinghausen. Euronics. Best of Electronics. DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung. I'm horny, horny, horny, so horny, I'm horny, horny.

Mehr Hits, mehr Spaß. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Sind Ihr Navigationssystem für ein perfektes Wochenende. Mit Freizeittipps, dem schnellsten Verkehrsservice und allen wichtigen Infos aus dem Kreis Coesfeld und dem Münsterland. Dazu die größten Hits der 80er, der 90er und die besten Hits von heute. Das ist mehr Abwechslung für den Kreis Coesfeld. Und am Samstagabend ab 20 Uhr immer der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Mit Radio Kiepenkerl kommen Sie gut gelaunt und bestens informiert jetzt durch Ihr Wochenende im Kreis Coesfeld. Radio Kiepenkerl. 100% von hier. Die schönsten Feste beginnen bei Annabella. Internationale Braut- und Abendmode für Sie und ihn. Stimmt. Entdecken Sie jetzt die neu eingetroffene Kollektion 2013. Sie sind herzlich eingeladen. Annabella. Seit fast 40 Jahren in Münster am Servatiplatz. Mehr Infos auf annabella-münster.de. Oh Mist, unser Fernseher ist kaputt. Hast du denn schon die TMDS-Kodierung beim HDMI-Kabel überprüft? Wow, woher wusstest du das? Von Euronics. Wir machen jeden zum Experten, denn bei Euronics XXL in Lüdinghausen erwarten Sie ausgebildete Fachkräfte und beste Produkte zu besten Preisen. Euronics. Best of Electronics. Braucht Ihr Jaguar ein paar Streicheleinheiten? Lassen Sie die Jaguar-Service-Profis vom Autohaus Leifkes ans Werk. Flexible Termine, geschulte Mechaniker, modernste Diagnose- und Reparaturtechnik, Originalteile sowie attraktives Zubehör. Der neue Jaguar-Service für Coesfeld. Nur im Autohaus Leifkes. Leifkes.com. Bauherren und Renovierer, aufgepasst! Die mit der Industrie vereinbarten Abnahmemengen hat Küchen Willemsen früher erreicht als geplant. Darum jetzt als Belohnung für Sie 90 Meter Küchen zu unschlagbaren Sonderkonditionen. Jetzt bei Küchen Willemsen. Nottuln, Apelhülsener Straße. Küchen-Willemsen.de. Radio Kiepenkerl am Wochenende. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Die größten Hits mit Best of Electronics. Viel Spaß wünscht Euronics XXL in Lüdinghausen. Euronics. Best of Electronics. I'm so white moon. Warren G was on the streets trying to consume some search for the E so I could get some phones. Rolling in my ride, chilling all alone. Just hit the east side of the LBC on a mission trying to find Mr. Warren G. Seen a car full of girls, ain't no need to tweak. All of you search, know what's up with 213. So I hooks a left on 21 and Lewis. Some brothers shooting dice, so I said, let's do this. I jumped out the rock and said, what's up? Some brothers pulled some gas, so I said, I'm stuck. Since these girls peeping me, I'm on glide and swerve. These hookers looking so hard, they straight hit the curve. Want to figure better things than some horny tricks. I see my homie and some suckers all in his mix. I'm getting jacked, I'm breaking myself. I can't believe they taking Warren's wealth. They took my rings, they took my Rolex. I looked at the brother, said, damn, what's next? They got my homie hemmed up and they all around. Can't none of them see him if they going straight pound for pound. They wanna come up real quick before they start to clown. I best pull out my strap and lay them busters down. They got guns to my head, I think I'm going down. I can't believe it's happening in my own town. If I had wings, I would fly. Let me contemplate. I glance in the cut and I see my homie Nate. 16 in the clip and one in the hole. Nate Dogg is about to make some bodies turn cold. Now they dropping and yelling, it's a tad bit late. Nate Dogg and Warren G had to regulate. I'm tweaking into a whole new era. G-Funk, step to this, I dare ya. Funk on a whole new level. The rhythm is the bass. Whoa. And the bass is the treble. Chords, strings, we brings melody. G-Funk, where rhythm is life and life is rhythm. You know like I know, you don't want to step to this. It's the G-Funk era, funked out with a gangster twist. If you smoke like I smoke, then you're high like every day. And if your ass is a buster, 213 will wake you late. Mix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung. Shawty girl, I know you want me, 'cause you came back above me. You got me where you want me. You tease me, you taunt me, and you got me like wow. Say wow. I'm too young to be ballin' right now, but so wow. Much money got them niggas like wow. Someone wow. Tell her where to bring the bottles right now. Hey, excuses now. I'm talking here and now. I'm talking here and now. Let's go. Your time is running out. I'm talking here and now. I'm talking here and now. It's not about what you've done. It's about what you're doing. It's all about where you're going, no matter where you've been. Moving like, oh, oh, oh, oh. that body. I get you like, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Got no drink in my hand.